Wollen wir ein bisschen Spaß haben, wa? Ja! Jetzt gibt es 16 Zeilen für Hester, nicht Texte. Und Pfeil an den Bass mit den Girls keine Langeweile. Im Bett checken Zungen, da Kobatik und die Rock. Hätte der Junge nicht so viel in seinem Block, wäre der Junge bekannt als die Zunge im Block. Doch ich rappe mal grad auf 361 Grad, zu rund für Mathematik. Und alle Rapper sind hellauf begeistert. Die Welle zieht weiter von Bayern bis Rügen. Denn Schreiben und Üben plus 1, 2, 3 Tüten bringt keinen im Süden so weit wie den Holz. Ich bin heiß wie Stadt Bongo, die Herdplatte. Heute erfährt deine Box eine Neuerung. Holz treibt es heute bunt. Malkasten Action packt seine Besten für Kilo zum Free. Reloads. Ba-dum, ba-dum. Ba-dum, ba-dum.